Paulus in Athen. Wir sind gespannt, was wir aus diesem Abschnitt lernen können. Das Ende der Suche nach Gott, so habe ich es genannt, oder die Zeit der Unwissenheit. Vers 22 bis 34. Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechtes sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Soweit die Rede und der Bericht über den Apostel Paulus, der von den Athenern auf den Gerichtsplatz gerufen worden ist und geführt worden ist, und er diese Gelegenheit dort nutzte, das Evangelium zu sagen. Wir haben ja gelesen, dass in Thessalonich ein Aufruhr war, dass die ungläubigen Juden Paulus, Silas, Timotheus verfolgt haben, dass sie weitergingen dann nach Beröa und in Beröa sehr aufnahmebereite Herzen vorgefunden wurden. Aber die ungläubigen Juden verfolgten auch dahingehend Paulus, Silas und Timotheus. Sie kamen nach Beröa und richteten auch dort Unruhe an, wie das ja so üblich ist unter den Ungläubigen. Sie können nicht stille halten. Sie können nicht einfach akzeptieren, dass andere anders sind. Warum nicht? Weil sie ja auch religiös sind. Und entweder stimmt ihre Form des Glaubens nicht oder die der anderen. Deswegen muss man die der anderen bekämpfen, damit man selber im vermeintlichen Recht bleiben kann. Und als nun dieser Aufruhr in Beröa entstand, verabschiedete man Paulus und sandte ihm noch einige Begleiter zur Seite mit nach Athen. Silas und Timotheus blieben noch ein wenig in Beröa. Und wir haben gelesen, als nun Paulus durch diese Stadt Athen ging, sah er, wie viel verschiedenen Göttern hier Ehre gegeben worden ist. Und er ergrimmte im Geist darüber. Wir können das ein wenig nachvollziehen, denn auch wir hören und sehen ja so manches in unserer Umgebung, auch in der religiösen Welt, wo wir sehr traurig werden und ergrimmen, nicht? Ihr habt es vielleicht gelesen, dass ja die evangelische Kirche in Deutschland doch jetzt befunden hat, dass das mit der Reformation allein Christus geht nicht mehr. Das sei eine Diskriminierung den Islamisten gegenüber. Ja, wir müssen da ein bisschen, allein das Wort können wir stehen lassen, allein die Gnade, aber allein Christus, das geht heute nicht mehr. Das war früher mal so. Und wenn wir das nur hören, dass die Kirche das so beschließt, dann können wir auch manchmal leicht im Geiste ergrimmen darüber, wie man mit Gott und seiner Offenbarung in Christus umgeht. Man will also Christus Mohammed gleichsetzen. Und das geht einfach nicht. Wir verstehen also Paulus, der da durch diese Stadt Athen ging und das alles vor Augen hatte. Wie viele Götter verehren sie? Sie suchen da einen Gott, der ihnen hilft. Dabei ist Gott, der Schöpfer, ja da. Und dann kamen die Philosophen mit ihren heißen Gedanken über Gott und die Schöpfung. Haben wir ja heute auch so viele Hefte und Bücher davon voll, was die Menschen über die Schöpfung denken. Sie annullieren sie oder sie versuchen, eine Beschreibung herauszugeben, die ihnen verständlich ist. Ja, da muss irgendwo was gewesen sein mit dem Urknall, irgendeine Kraft hat das in Bewegung gesetzt und so weiter und so fort. Es muss aber für uns verständlich sein. Und die Philosophen redeten natürlich auch auf Paulus ein und versuchten ihn auf ihre Seite zu ziehen. Schau mal, Gottes Erfahrung machen wir durch unsere eigene Lebenserfahrung. Das ist Gott. Und die anderen sagten, nein, Gott kann man jetzt nur in den Gedanken irgendwie erdenken. So wie wir das denken, so wird es sein. Wir können uns lebhaft vorstellen, was im Apostel Paulus, der Jesus Christus kennengelernt hat, der vor Damaskus die Stimme des Herrn hörte und in tiefe Buße fiel, Umkehr hielt, wie sehr das ihn geschmerzt haben muss, das anzusehen. Und einige sagten offenbar, gibst du eine neue Lehre von dir? Und wir möchten sie jetzt hören. Wir führen dich auf unseren Gerichtsplatz, da, wo wir glauben, dass die Götter uns auch das rechte Urteil zuteil werden lassen. Da führen wir dich jetzt hin auf den Areopag und wollen hören, was du uns zu sagen hast. Und dann kam diese Rede des Apostel Paulus, dass er sagt, ja, ich bin ja durch eure Stadt gegangen, ihr verehrt sogar einen euch unbekannten Gott. Und den will ich euch verkündigen. Wir können an dieser Stelle sagen, Unwissenheit ist bei allen Menschen vorhanden gewesen. Unwissenheit ist darüber vorhanden gewesen, wer Gott wirklich ist und was er für die Menschen tun wollte. Durch die Sünde Adams ist ja der Bruch der Gemeinschaft mit Gott geschehen für alle Menschen. Für alle Menschen. Sie waren alle entfernt von diesem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das heißt, sie waren alle unwissend. Johannes hat ja auch in seinem ersten Brief so gesagt, 1. Johannes 4, Vers 12, niemand hat Gott jemals gesehen. Alle sind eigentlich unwissend, wer er ist und was er sagt. Oder in Matthäus 11 spricht der Herr selbst, niemand kennt den Vater, denn nur der Sohn, und da weist er auf sich, nur ich kenne ihn und wem es der Sohn offenbaren will. Erst nach der Sintflut, wo die Familie Noah übrig geblieben ist, wurde neu eine Beziehung zu Gott offenbar gemacht. Über Abraham und dem nachfolgenden Samen, der da aufkam, dem Volke Israel, bis hin zu der Stelle, dass Jesus, die Offenbarung Gottes, unter ihnen erschien. Es wurde immer wieder geredet von dem Gott, von dem man sich ja entfernt hat, den man ja nicht so kennt. Aber dieser Gott wollte sich offenbaren. Die Unwissenheit unter den Menschen wollte er wegnehmen. Und so heißt es auch in Johannes 1, Vers 18, dass es die Offenbarung des Sohnes ist, der in des Vaters Schoß ist. Das heißt also eine direkte Verbindung zu dem himmlischen Vater. In ihm ist die völlige Erkenntnis mit dem himmlischen Vater, was der himmlische Vater ist und was er tut, was er will für die Menschen tun. Darum können Unwissende im Blick auf das wahre göttliche Leben nur Wissende werden im Glauben an Jesus Christus. Nur dann können sie Wissende werden, der ihnen das Leben des Vaters offenbart. Wir lesen das auch im Kolosserbrief. Paulus hat das ja später diesen Geschwistern dort mitgeteilt, aber zugleich auch allen Gläubigen in Kolosser 2, Vers 9, wo er sagt, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, in Jesus Christus. Also mit anderen Worten, wenn du ein Wissender werden möchtest über den wahren Gott, brauchst du Jesus. Denn in ihm wohnt diese ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Oder in Kapitel 1, Vers 16 heißt es, in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Wenn du also Gott kennenlernen willst, den unbekannten Gott, brauchst du ihn, die Offenbarung aus Gott, aus dem Vater in dieser Zeit. Paulus wurde also auf diesen Marshügel geführt und hatte nur diese eine Botschaft weiterzugeben. Wie wird man aus einem unwissenden Menschen ein Wissender über Gott? Wie kommst du zu der Erkenntnis des unbekannten Gottes, dem du unbekannt dienst, dass du ihm bewusst leben kannst? Denn die Athener, und das erkannte der Apostel Paulus, und das soll für uns ja auch wichtig sein, wenn wir auch religiöse Menschen betrachten, die Athener waren Suchende nach dem Leben, nach dem Sinn des Lebens, nach dem Gott, der ihnen das Leben gegeben hat. Und das können wir für alle Religionen sehen. Sie sind suchende Menschen, das dürfen wir nie vergessen. Wir dürfen keine Mauer in der Weise aufbauen, dass wir sagen, die lehnen wir alle von vornherein ab. Nein, es sind Menschen, die sind auf der Suche. Und es kommt darauf an, dass jetzt die Kinder Gottes ihnen diese Suche erleichtern, indem sie hinweisen auf den, den Gott gesandt hat zum Leben mit dem himmlischen Vater. Also das heißt, Gott sandte seinen Sohn, damit wir mit Gott im Vater Leben haben können, dass wir also nicht mehr Unwissende bleiben. Dass die Athener Suchende nach dem Sinn des Lebens waren, zeigte ja die Vielzahl der Götterverehrungen. Sie wollten keine Chance auslassen, um irgendwie mit dem unsichtbaren Gott in Verbindung zu kommen. Paulus hielt sich also nicht mit den Verirrungen der unwissenden Menschen auf, sondern verkündigte ihnen diesen unbekannten Gott unumwunden. Er sagte ihnen einfach die Wahrheit. Mir ist das so persönlich sehr wichtig geworden. Wir diskutieren ja manchmal mit den Menschen gerne oder vielleicht sogar untereinander über alles Falsche. Wir erreichen damit überhaupt nichts. Das Falsche ist eben falsch, es bleibt auch falsch. Aber wir könnten die Zeit nutzen, um das Richtige zu verkündigen. Wir brauchen gar nicht über das Falsche diskutieren. Und das tat der Apostel Paulus auch nicht. Er hielt sich nicht an den Verirrungen auf, sondern kam gleich zum Punkt, ich werde euch jetzt den wahren Gott verkündigen. Und so müssen wir auch nicht an den Sünden der Mitmenschen stehen bleiben. Ein Mensch, der Jesus nicht kennt, ist zwangsweise der Sünde ausgeliefert. Er muss es tun. Er kann nicht anders. Nur jemand, der Jesus aufgenommen hat, hat eine neue Vollmacht bekommen, wie es auch in Römer 8 steht, der Sünde plötzlich nicht mehr dienen zu müssen. Aber alle anderen müssen das. Ist gar kein Wunder. Das ist normal für einen Menschen ohne Jesus. Ist normal. Deswegen bleiben wir nicht daran stehen, sondern wir geben Zeugnis von dem Weg des Lebens. Dass es ja einen Schöpfer geben muss und gibt, das hat Gott den Menschen selber offenbart. Das wussten also die Athener auch. Irgendwie muss es einen Gott geben, der das alles hier in den Händen hält. Denn in Römer 1, Vers 19 und 20 steht das ja auch geschrieben, was man von Gott weiß, hat Gott ihnen offenbart. Also das heißt, Gott selber hat sich darin vorgestellt, in der Schöpfung, in seiner Hände Werk. Was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott selber hat es ihnen offenbart. Also wir gehen immer davon aus, dass die Menschen wissen, dass ein Schöpfer da ist, bloß sie haben noch keine Verbindung zu ihm. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Ja, und darum haben wir auch in Apostelgeschichte gelesen, in diesem Kapitel Vers 24, lese ich nochmal, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, so sagt Paulus, wohnt nicht in Tempeln, mit Händen gemacht. Also er setzte bei den Athenern gleich voraus, ihr wisst ja, da ist ein Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Aber den findet ihr nicht in irdischen Tempeln, vom Menschen erbaut. Da könnt ihr ihn nicht suchen. In diesem Gottesdienst, den ihr dort vollführt, findet ihr ihn nicht. Doch um dieses und diesen Herrn sehen zu können, muss der Mensch seine eigene Weisheit nicht als die höchste in den Vordergrund stellen wollen. Das steht nämlich auch im Römerbrief, haben wir ja gerade ein paar Verse gelesen, aber wenn wir da weiterlesen, dann kommt der Grund hervor, warum diese Unwissenheit über den wahren Gott und Schöpfer bei den Menschen vorhanden ist. Da sie sich für weise hielten, da sind sie zu Narren geworden. Sie haben also ihre Weisheit als die oberste Offenbarung und Weisheit dargestellt. Darüber gibt's nicht. Sie halten sich für weise und sind in Wahrheit auf der Suche nach dem Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, Narren geworden. Und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich den vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und kriechenden Tiere. Sie haben also Gott zu einem menschlichen Wesen, zu einem irdischen Wesen gemacht und ihre Weisheit als die oberste Priorität darüber gestellt. Wer aber den wahren Gott kennenlernen will, der muss seine Weisheit zurücknehmen und die Weisheit Gottes über sich regieren lassen. Also das heißt die höhere Weisheit. Er muss Gott in Demut begegnen wollen. Und muss sich und sein Denken vor Gott als Irrtum erkennen und annehmen. Und wenn er es nicht tut, dann sinkt er sogar unter das Niveau seiner Schöpfungsart. Er sollte nämlich die Krone der Schöpfung sein, der Mensch. Ja? Wie passiert das? Weil er plötzlich ein Diener dessen wird, was ihm dienen soll. Der Mensch wird plötzlich ein Diener der Materie, obwohl die Materie ihm dienen soll. Er wird davon versklavt, von dem, was die Materie wünscht an ihm. Das musst du tun, das musst du haben, jenes brauchst du zum Leben, dann geht's dir gut. Und er jagt dieser Materie nach. Dabei soll die Materie ihm dienen. So wie es Jesus auch sagte im Matthäus-Evangelium, sorget euch doch nicht, was ihr essen, was ihr trinken, womit ihr euch kleiden werdet. Also das Wort Sorge ist da nicht angebracht. Der himmlische Vater weiß das doch. Die Dinge sollen euch dienen. Und schaut man die Blumen an, Die sind sogar besser gekleidet als Salomo in seiner Pracht. Also, das soll euch dienen, nicht ihr sollt den Dingen dienen, nicht? Und wir merken, wie manchmal dieses Pendel so umschlagen kann, wie der Mensch so geknechtet ist. Ich denke da gerade an eine Frau, als wir zum Glauben kamen, da hieß es dann, geht mal zu dieser und jener Frau, die braucht eine Pediküre, finden aber keine. Na ja, da haben wir unsere Nagelschere rausgeholt und sind zu der Frau gegangen und wollten ihr die Fußnägel schneiden. Haben wir ja auch gemacht dann, nicht? Und hat sich ja gewundert, dass wir so schlechtes Werkzeug dabei hatten und hat gleich rausgekriegt, dass wir gar nicht solche Fachleute sind. Aber immerhin, Nägel schneiden konnten wir bei uns selber auch. Und dann haben wir das bei ihr auch geschafft, ja. Aber was war mit der Frau los? Dann sagte sie, sie träumt des Nachts immer davon, hatte einen wunderbaren Teppich, hatte sie, ja, einen teuren Teppich, ja, dass der Teppich zerschnitten würde. Und das plagt sie immer. Da sage ich, das ist doch bloß ein Stück Stoff, da, was ist denn das, ja? Das kann doch nicht unser Leben in den Griff kriegen. Ja, wenn der nun kaputt geht, das wäre doch schlimm. Und so passte sie Tag und Nacht quasi innerlich auf den Teppich auf, dass dem ja nichts passiert. Und das ist genau das, was hier gemeint ist. Dass sie dienen der Materie, diesem Teppich, ist ja ein schöner Teppich, kann ja schön sein, aber wenn er kaputt ist, ist er eben kaputt. Ist doch nicht mein Leben, sondern der Teppich soll mir dienen. Ja, aber die Frau war so geklammert daran, an diesen Teppich, dass sie eigentlich mehr Sorge hatte um den als um ihre Fußnägel, die wir dann doch beschnitten haben. Ja, und dann beteten wir mit der Frau, dass sie doch da auch frei würde von dieser Angst, nicht? Und so geht's ja mit manchen, mit ihrem Mobiliar oder mit dem Auto und vielem anderen. Dann werden wir Sklaven dieser Materie. Und so sagt Paulus auch, ja, ihr dient Holz und Stein und das geht nicht. Ihr könnt doch nicht Sklaven der Materie werden. Ihr sollt frei sein. Satan stellt ja bei den unwissenden Menschen alles auf den Kopf. Alles auf den Kopf. Er verdreht alles. Die vergängliche Materie soll Leben bedeuten. Wer viel davon hat, dem soll es gut gehen. So heißt es. Der unvergängliche Gott, der ist nur dazu da, dass man Angst hat und Angst vor dem Sterben kriegt. Ja, Todesängste sich aufmachen. Das verursacht der Satan. Sicherheit soll nur in dem sichtbaren Gut gefunden werden. Unsicherheit ist es dann, was Gott redet. Versteht keiner, das macht unsicher. Wir lesen bereits in 1. Mose 3, Vers 1, diese Unsicherheit über die Rede Gottes. Sollte Gott gesagt haben, ach ja, ist ja gar nicht so sicher, was er da gesagt hat. Versteht ja sowieso keiner. Die Unsicherheit soll im Herzen des Menschen aufbrechen und dafür eine falsche Sicherheit erzeugt werden. Deswegen in 1. Mose 3, Vers 6 steht dann, und Eva sah an, dass eigentlich die Frucht gut aussah. Ja, sieht so freundlich aus und dass es gut sei, davon zu essen. Und aufgrund dessen nahm sie diese Frucht. Das heißt, hier ist doch eine Sicherheit, das sehe ich doch vor Augen. Die Frucht sieht köstlich aus. Aber die Rede Gottes, sollte Gott gesagt werden, das ist unsicher. Verstehen wir? Genau das verursacht der Satan. Er will die Menschen von der Rede Gottes fernhalten und binden an die sichtbaren Dinge, die Leben versprechen. Die unsterbliche Seele wird dann zur Sklaverei der Sterblichkeit geführt. Satan ist ja, wie es der Herr Jesus sagt in Johannes 8,44, er ist ja der Vater der Lüge. Wenn er etwas sagt, lügt er immer. Er lügt immer. Er sagt nicht einen Satz der Wahrheit. Selbst wenn er das mit biblischen Aussagen verknüpft, ist das Ganze eine Lüge. Auch bei der Versuchung Jesu, als er zitiert hat, was geschrieben steht, hat er es lügenhaft zitiert, nicht im Zusammenhang. Ja? Satan ist der Vater der Lüge. Er leugnet, dass wir aus Gottes Hand leben und nur in ihm bestehen können. Lesen wir nochmal Vers 28. Paulus sagt ja zu den Athenern, denn in ihm leben, weben und sind wir. Also mit anderen Worten, lasst euch nichts vormachen. Der Gott ist da. In ihm leben wir. Wir leben nicht in dem, was ihr dort seht, ja, in den sichtbaren Dingen. Denn einige Dichter haben ja auch gesagt, wir sind seines Geschlechtes. In ihm leben und weben und sind wir. Um Gott zu erkennen, muss der unwissende Mensch im Glauben annehmen, dass er Gott nicht dienen kann, sondern Gott ihm dienen muss. Das ist auch so eine Sache. Der Satan verführt den Menschen ja ständig dahingehend, dass er der Macher sein kann und Gott dienen kann, Gott suchen kann, Gott finden kann. Ist genau umgekehrt. Gott selbst dient uns. In Christus hat er uns gedient. Und dadurch, dass er uns diente, wie heißt es in der Schrift, hat er uns zuerst geliebt. Zuerst. Alles hat er zuerst gemacht. Er musste es zuerst machen, damit wir uns in den Sog seines Zuerstes hineinziehen lassen konnten. Und das mussten die Athener auch plötzlich lernen. Sie mussten annehmen, wenn sie den unbekannten Gott kennenlernen wollen, mussten sie annehmen, dass sie Gott nicht dienen können, sondern Gott ihnen dienen muss und gedient hat in Jesus Christus. Solange noch ein Mensch glaubt, aus sich irgendetwas Gutes für Gott tun zu können, ist er unfähig, den Herrn und sein Erlösungswerk zu erkennen. Ist unfähig, weil er ja nur mit sich und seinen Möglichkeiten beschäftigt ist. Denn Gott dient sich selber. Der Mensch kann ihm nicht dienen, sondern er dient sich selber auch mittels des Menschen, aber nicht der Mensch ihm, sondern Gott dient sich. Er, so heißt es in Vers 25, haben wir gelesen und Paulus sagt ihm das, er lässt sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Wer könnte ihm da dienen? Das ist also auch eine Erkenntnis, die jetzt bei den Athenern erstmal Raum gewinnen musste. Ach, wir können ihm gar nicht dienen. Ja, was machen wir denn? Sind wir ganz arm? Ja, jetzt müsst ihr euch dienen lassen von dem lebendigen Gott. Der Dienst des Menschen für Gott kann sich nur im Gehorsam gegen sein Wort erzeigen und damit in der Ehrung seiner Heiligkeit. Wenn wir zum Beispiel im Psalm 50 lesen, dass Gott ja darauf antwortet, was in dem Herzen der Einzelnen ist, wie sie ihm dienen wollen und meinen, einen Gottesdienst damit zu verrichten. Ab Vers 9 lese ich einmal, spricht der Herr, ich will von deinem Hause Stiere nicht nehmen, noch Böcke aus deinen Ställen. Denn alles Wild im Walde ist doch mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich regt auf dem Felde, das ist mein. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen, denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wolle oder Blut von Böcken trinken? Und jetzt kommt diese Aufforderung, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Sei einfach gehorsam und dann rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das ist also auch eine wichtige Erkenntnis, die die Athener, die ja so klug sein wollten, erstmal aufnehmen mussten. Wir können da auch noch andere Stellen lesen, wie zum Beispiel in 1. Korinther 4, wo der Apostel Paulus darauf hinwies später und sagt, ihr müsst nicht vorgreifen wollen, ihr müsst nicht Gott helfen wollen und beurteilen wollen, was hier alles in seinen Augen richtig oder falsch ist, sondern das macht er selbst. 1. Korinther 4, Vers 7, Da wird die Frage gestellt, wer gibt dir denn einen Vorrang? Oder was hast du, das du nicht empfangen hast? Hast du irgendwas, was du nicht empfangen hast, was du Gott geben könntest? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Warum rühmst du dich dann? Oder die Vers 5 zum Beispiel schon, darum richte nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeglichen von Gott Lob zuteil werden. Also hier wird deutlich gemacht, du hast gar nichts zu geben und du hast gar nichts zu beurteilen. Du kannst das gar nicht. Jeglicher Versuch muss scheitern. Darum kümmere dich nicht darum, sondern sei einfach gehorsam auf mein Wort hin. Denn was hast du denn, was du nicht gekriegt hast? Petrus hat es ja später so ausgedrückt, in 1. Petrus 4, Vers 10, wie soll man einander dienen? Ja, nur mit der Gabe, die man von Gott gekriegt hat. Ja, das habe ich empfangen. Und was ich empfangen habe, das darf ich einsetzen. Als Josua das Volk Israel ins gelobte Land führen sollte, hatte er vorher einige Anweisungen im Namen Gottes gegeben und hat ihnen ja deutlich gemacht, dass sie auf Gottes Stimme hören müssen und dass sie gehorsam sein sollen, sonst funktioniert das alles nicht, was vor ihnen liegt. Und Josua sagte dann in Kapitel 24, Vers 19, weil das Volk ja sagte, wir wollen dem Herrn dienen. Also wir sind entschieden dem Herrn zu dienen. Da sagt er, nein, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ihr könnt ihm gar nicht dienen. Er ist ein eifernder Gott, der eure Übertretung und Sünden nicht vergeben wird oder nicht vergessen wird im alten Bund. Erst in Jesus Christus wurden sie völlig getilgt. Ja? Und in Vers 21 und 24, das Volk sagte, nein, nein, sondern wir wollen dem Herrn dienen. Und in Vers 24, Josua wieder, oder sie sagten wieder, dem Herrn dienen, unserem Gott dienen und seiner Stimme gehorchen. Also dieser zweite Teil des Satzes, der wurde akzeptiert. Ihr könnt ihm nicht dienen, denn er ist heilig. Aber gehorchen könnt ihr ihm. Was er sagt, das tut. So wie Jesus das auch immer wieder den Jüngern nahe brachte. Und wir denken auch an die Hochzeit von Kana, wo sogar Maria hat das begriffen. Und als Jesus einige Anweisungen gab und die Leute standen da und wussten gar nicht, was damit anzufangen, weil das so unsinnig war, was er euch sagt, das tut. Denkt nicht darüber nach, sondern tut es. Und hier liegen ja auch die Fehler in unserer Zeit, dass die Menschen erstmal über Gottes Wort nachdenken und sagen, naja, so kann das ja sicher nicht sein oder so kann das heute nicht mehr sein, das müssen wir anders sehen. Und so allein Christus, nee, das geht ja nun schon gar nicht mehr, das war früher mal, heute nicht mehr. Wahrer Gottesdienst heißt demütig Gott gehorchen in allem, was er sagt, ohne es zu hinterfragen. Denn hier versucht eben auch der Apostel Paulus, und das ist eine wichtige Erkenntnis auch für uns, deutlich zu machen, dass wir ja alle unter der Sünde sind. Und alle Sünder sind, ja, die im Grunde genommen von sich aus gesehen nichts Gutes ausrichten können. Denn wir haben gelesen, Vers 26, er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange und sie bestehen sollen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen. Also aus einem Menschen, aus einem Blut, und dieses eine Blut ist verunreinigt durch die Sünde. Und darum steht das dann auch im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 12, dass durch den einen Sünder alle zu Sündern geworden sind. Und das macht er ihnen hier auch klar. Schaut, ihr seid alle durch diesen einen Sünder Sünder. Ihr könnt nicht suchen und dienen dem lebendigen Gott, sondern ihr müsst euch beschenken lassen. Es muss also ein anderes Lebensblut herkommen, das euch dann Leben vermittelt. Ihr selber könnt kein Leben finden oder euch selbst erarbeiten. Und dieses neue Leben ist in Christus, in dem Sohn des lebendigen Gottes. Gott hat einen bestimmten Plan mit dieser Schöpfung. Darum hat er, so wie es hier steht, festgelegt. Das ist ganz wunderbar. Die Erde kann nicht kaputt gemacht werden durch die Menschen, solange es Gott nicht zulässt. Er hat festgelegt, wie lange die Erde besteht. Und er hat festgelegt, wie weit die Bevölkerung und die Menschen sich ausdehnen können. Das hat er festgelegt. Und zwar, er hat die Zeit festgelegt, in der sich die Menschen von Gott finden lassen sollen. Die Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Sie sollen Gott suchen, damit sie ihn finden können. Gott hat das festgelegt, wie lange die Erde besteht. Und wenn sie dann, wenn dieser Plan fertig ist, dann wird die Erde aufgelöst. Egal, aus welchem Menschengeschlecht nun jemand kommt, egal, wie er geprägt ist, ob er versuchte, im Götzendienst Gott zu finden, alle sollen diesen einen lebendigen Gott ehren können und die Offenbarung Gottes in Jesus Christus im Herzen aufnehmen. Ihr Dasein auf der Erde, so sollten die Athener erkennen, das Dasein in dieser Welt hat nur den einen Zweck, diesen Gott zu finden. Das Dasein des Menschen in dieser Welt ist erfüllt in dem Moment, wo er Jesus Christus das Leben aufgenommen hat. Das ist erfüllt. Das sollten Sie merken. Ihr seid nicht dazu da, um der Materie zu dienen. Ihr seid nur auf der Erde, um diesen Schöpfer kennenzulernen in der Erlösung in Jesus Christus. Das ist alles. Da wird das Leben plötzlich ganz einfach. Das Abgestrample in vielen anderen Dingen, da sagt der Herr auch zu dem Volk Israel, das macht ihr euch selbst. Hab ich gar nicht gewollt. Das macht ihr euch selbst. Macht euch fertig. Ihr seid eigentlich nur dazu da, um euch zu mir zu bekehren, spricht der Herr, in Jesus Christus, dass ihr das neue Leben empfangt. Und das ist in dieser Zeitspanne, wie ich die Zeit für die Erde festgelegt habe. In dieser Zeitspanne soll das geschehen. Deswegen werden Menschen hineingeboren, Seelen hineingeboren, Seelen wieder herausgerufen. Und jeder hatte die Chance, das zu finden, den lebendigen Gott zu finden. Die Athener sollten das also auch merken. Das irdische Dasein ist also erfüllt vom Sinn her in dem Moment, wo ein Mensch Jesus aufgenommen hat. Wir denken hier an den Simon, den greisen Simeon. Was sagte der, als er den Heiland gesehen hat? Ja, jetzt kann ich in Frieden gehen, es ist fertig. Mein Dasein ist fertig. Ja? Nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, ich habe den Heiland gesehen. Das war die Erfüllung. Mehr brauchen wir nicht. Aber bis zu dieser Erfüllung ließ ihn der Herr noch auf der Erde leben. Niemand ist also in diese Welt gekommen, ohne von Gott getragen zu werden, zu diesem Zweck hin, um ihn zu finden. Hier verstehen wir auch, was im Johannesevangelium steht, Kapitel 1, Vers 9. Jesus, er ist das Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er ist das Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Wenn also der Mensch, so sagt Paulus, eure Dichter sagen das ja auch, nun göttlichen Geschlechts ist, dann sucht ihn bitte nicht in der Materie und bei den steinernen und hölzernen Göttern. Denn seid ihr doch wertvoll, wenn ihr göttlichen Geschlechts seid, und dann lasst euch von Gott beschenken. Und so sprach der Apostel Paulus und sagt, ja, ich weiß, ihr seid unwissend, aber Gott hat jetzt die Unwissenheit übersehen. Er hält sie euch nicht vor, er sagt einfach nur, tut Buße, nehmt das an, was er euch schenken will. Kehrt um. Die Unwissenheit wird jetzt übersehen, kein Vorwurf, aber kommt heraus, ja? Lasst euch das wahre Leben in dem letzten Adam in Christus geben. Den Juden wurde diese Offenbarung zuerst mitgeteilt, nicht? So ging ja Paulus in die Synagogen, lesen wir auch in Vers 17, und danach auf den Markt, auch den Heiden, so wie wir am Samstag auf den Markt gehen. Denn für alle gilt der Zugang zum himmlischen Vater gleich. Es gibt keinen anderen Zugang außer in Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, und das kann man nicht oft genug betonen, kommt zu dem himmlischen Vater, außer durch ihn. Also übersehen, sagt Paulus, jetzt ist nur noch Buße, Umkehr dran, Annahme des Heils, das Gott gestiftet hat in seinem Sohn, Empfang des Heiligen Geistes und das neue Leben pulsiert dann in euch. Denn Christus ist nicht nur der Bringer des Heils allein, sondern er ist auch der Bewahrer dieses Lebens und der Vollführer des guten Lebens vor Gott und auch der, der das Gericht halten wird über die, die ihn nicht aufnehmen. Die Athener sollten also das Wort der Befreiung erfahren. Keine Anstrengung mehr, um einen Gott zu finden in den verschiedensten Varianten, sondern sich beschenken zu lassen. Denn wer den Sohn hat, der hat alles. Der hat das Leben. Und zum Schluss will ich auch hier wieder darauf hinweisen, so wie in unserer heutigen Zeit war es auch in Athen. Da, wo das Evangelium verkündigt wird, gibt es immer geteilte Lager. Etliche fielen dem zu, aber andere spotteten, als Paulus von der Auferstehung der Toten redete. Und die, die ihm zufielen, sagten, wir wollen mehr hören. Wir haben das Verlangen, mehr zu hören. Und die anderen gingen wieder ihre Wege. Ja, da können wir uns lebhaft vorstellen, was wir sicher manchmal tragischerweise auch in unserer Zeit erleben, dass sogar diese Spaltung in Athen durch die Familien ging. Vielleicht hat die Frau geglaubt, manchmal sind die Frauen ja doch da offener und schneller dabei, und der Mann aber nicht. Der zögerte und der sagt, ach, lass mich doch mit diesem dummen Zeug zufrieden. Oder vielleicht waren es die Eltern und die Kinder oder andere Angehörige, die einen anderen Weg gehen wollten. Aber die Offenbarung des Lebens aus Gott tröstet auch über dies hinweg. Und wenn wir hier zwei Namen gelesen haben, den Dionysius und die Damaris, dann werden die nur hervorgehoben deswegen, hier heißt es ja einer aus dem Rat, um deutlich zu machen, hier tritt auch jemand dann ein für die Freiheit des Evangeliums. Gott sucht sich auch aus den hohen Stellen Personen raus, damit diese dann einflussnehmend sein können, dass die Gemeinde wächst und dass sie auch von der Obrigkeit her die Freiheit bekommt, in Christus zu leben. Deswegen haben wir auch in unserer Obrigkeit auch gläubige Leute. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen nicht denken, das sind alles gottlose Menschen. Nein, da gibt es viele Gläubige darunter, die beten darum, ja. Und wir sind dankbar für diese, so wie Paulus grüßen ließ, auch damals aus des Kaisers Hause. Da sind Christen, die im Kaisershaus, und die versuchen das zu blocken, was gegen die Gemeinde Jesu gesagt werden soll und gehandhabt werden soll. Auch wenn es nicht immer klappt und man kann nicht alles abblocken, aber doch sind wir dankbar für diese Leute, wie für diesen Dionysius aus dem Rat dieser Stadt. Der Herr rief nicht nur seine Gemeinde aus den Nationen, sondern sorgte auch für ihr Leben und für ihr Überleben und die Zeugniskraft. Paulus durfte in Athen auf besondere Weise ein Zeuge der Wahrheit sein und mit den philosophischen Gedanken erfüllten Menschen von dem Frieden aus Gott in Christus reden und sie überzeugen. Und so will uns auch der Herr an verschiedenen Orten in verschiedener Weise gebrauchen, wenn wir seiner Stimme gehorsam sind. Unwissende sollen Wissende werden. Soweit zu diesem Abschnitt. Wir können das innerlich auch zu Hause nochmal so durchleben, was sich hier abspielte. Und wir sehen, es gibt nichts Neues unter der Sonne, es spielt sich heute genauso ab. Wir sollen aber ermutigt werden durch diese Abschnitte auch, dass wir erkennen, Gott in Jesus behält den Sieg.